Ja, hallo, herzlich willkommen zum ersten Vortrag der Veranstaltungsreihe Nackte Gewalt, die Übermacht der Verhältnisse und die Sprachlosigkeit der Kritik. Das Verhältnis von revolutionärer Kritik der Gesellschaft und ihrem Gegenstand, also der Gesellschaft, die es zu revolutionieren gilt, stellt sich heute einigermaßen kompliziert dar, um es milde auszudrücken. Während die Gesellschaft auf ihre eigene Auflösung und die Zerstörung der außer ihr liegenden Voraussetzungen zuläuft, bleibt die Kritik oftmals dem Schein des akademischen Fortschritts verhaftet, blind gegenüber den desaströsen gesellschaftlichen Entwicklungen. Dass der Schein des Fortschritts sich in den Institutionen geistiger Arbeit entwickeln kann, basiert auf Unterdrückung. Körperliche Arbeit wird unter Zwang weiter verrichtet, der globale Süden ist an Scholle und Fabrik gekettert. Solange die einzelnen Partikularfortschritte nicht in den universellen der Menschheit verwandelt werden, reproduzieren sich Ausbeutung und Unterdrückung. Universitäre Kritik kann nicht gelingen, solange nicht das, was außerhalb ihr liegt, also ihre eigene labile Basis, in ihre Reflexion mit eingeht. Ihr kritischer Begriff entwickelt sich aus der außerakademischen Erfahrung. Er ist nicht nur die Abstraktion von der Erfahrung, sondern zugleich ihre Bewusstmachung. Dieses Spannungsfeld begrifflichen Denkens wurde im 20. Jahrhundert von der so bezeichneten kritischen Theorie im Umfeld des Instituts für Sozialforschung um Max Horkheimer, Friedrich Pollock, Theodor W. Adorno, Leo Löwenthal, Herbert Marcuse und auch Walter Benjamin maßgeblich geprägt. Was dieses Denken auszeichnet, von welchen Grundfiguren es durchzogen ist, werden Nina Ragusa und Martin Mettin nun in einem einführenden Vortrag darlegen. Noch eine kurze Bemerkung zu dem, was eine Einführung leisten kann und was nicht. In universitären Veranstaltungen wird oft bemängelt, dass es doch so wenig Einführung gerade auch in die kritische Theorie gebe. Das ist richtig. Doch zu keiner Zeit haben die staatstragenden Institutionen die Kritik der Gesellschaft einfach im Angebot gehabt. Kritik der Gesellschaft musste dieser immer abgerungen werden. Der Schleier des konsumistischen Weltverhältnisses reicht bis in die Kritik desselben hinein. Ohne den sublimierten Wunsch nach gesellschaftlicher Befreiung und der mühevollen Arbeit des Begriffs ist Kritik der Gesellschaft leider nicht zu haben. Um diesem Prozess die Hand zu reichen, eine Geste der Solidarität aufblitzen zu lassen, das kann eine Einführung leisten. Sie kann aber nicht den Prozess selbst ersetzen. Ich freue mich deshalb sehr, dass mit Nina und Martin zwei Menschen einen Vortrag halten, bei denen sich einführende Darstellung und unreduzierter Gehalt nicht ausschließen. Kurz zur Vorstellung. Nina Ragusa und Martin Mettin studieren Philosophie an der Freien Universität Berlin. Die Beschäftigung mit kritischer Theorie macht den Hauptteil ihres Studiums aus. Sie haben soeben ihre Abschlussarbeiten verfasst und vorgelegt. Oder noch nicht vorgelegt, aber schon verfasst. Noch ein Hinweis auf die weiteren Veranstaltungen. In genau einer Woche, also am Donnerstag, den 20. Juni, findet hier an gleicher Stelle und zu gleicher Uhrzeit der Vortrag von Arne Kellermann mit dem Titel Fetzen kritischer Theorie in Zeiten konstitutiver Überflüssigkeit zur Stellung der Überbleibsel des Denkens zum stacheligen Objekt statt. Der Vortrag wird anhand der Entwicklung der letzten Jahrzehnte bis zur Gegenwart die dringendsten Probleme kritischer Theorie heute diskutieren. Alle weiteren Veranstaltungen sind im Internet unter www.nacktegewalt.blogspot.de oder auf den hier vorne ausliegenden Flyern zu finden. Und damit übergebe ich an Nina und Martin. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung und auch für die Einführung. Bevor wir jetzt mit unserem Vortrag beginnen, wollen wir einen der Protagonisten des heutigen Abends, nämlich Max Horkheimer, zu Wort kommen lassen. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus seinem Radiobeitrag Philosophie als Kulturkritik. Von dem Schicksal, das dem kritischen Materialismus widerfuhr, ist schon die Rede gewesen. Er suchte die Trennung der errungenen politischen und juristischen Freiheit auf der einen, von der aufgrund der industriellen Entfaltung möglichen gesellschaftlichen Freiheit auf der anderen Seite ins Bewusstsein zu legen. Die Menschen sollten die ökonomische Dynamik beherrschen lernen, anstatt sie anzuerkennen. Weder die inneren Schwierigkeiten der Wirtschaft noch die durch sie bedingten äußeren Katastrophen, Massenbewegungen und Kriege sollten die Erde bedrohen dürfen. Die Kritik der politischen Ökonomie war die Fortsetzung der Aufklärung und der zu ihr gehörigen Kritik der Vernunft. Ursprünglich war gemeint, dass die Verdinglichung des Menschen als bloßen Rädchens in der Arbeitsteilung dadurch überwunden werden soll, dass die in den fortgeschrittensten bürgerlichen Individuen entfalteten Eigenschaften, Spontaneität, Interesse fürs Allgemeine, Unabhängigkeit, moralische Sensibilität, Freiheit von Vorurteil und Dogma, durch die Einbeziehung aller Einzelnen in die Verwaltung des Ganzen ausgebreitet und verallgemeinert werden sollte. Das Anliegen kritischer Theologie ist, wie wir gerade gehört haben, die befreite Gesellschaft. Das wäre eine Gesellschaft, in der die Entfaltung der Eigenschaften der Einzelnen möglich, in der die individuelle Freiheit mit der Freiheit der Gesellschaft insgesamt verbunden ist. Von diesem Zustand aber sind wir nach wie vor weit entfernt. Im folgenden Vortrag, den wir als Einführung in die kritische Theorie verstehen, wollen wir nachzeichnen, wie die Texte der ersten Generation der kritischen Theorie das Scheitern der Verwirklichung von Freiheit gefasst haben. Der Vortrag zielt darauf, um einzelne Motive und Überlegungen der kritischen Theorie vorzustellen und anschließend zu diskutieren. Wir sehen den Vortrag als eine Einführung, was ja schon mehrmals betont wurde. Mit der Einführung ist das Problem verbunden, dass sie dazu neigen, vielschichtige Zusammenhänge herunterzubrechen, wie man sagt, zu vereinfachen oder mit Schlagwörtern zu arbeiten. Und damit es der Zuhörerin vermeintlich einfach zu machen, die Theorien zu konsumieren. Zugleich haben wir den Anspruch, einen Einblick in die kritische Theorie zu eröffnen, der von verschiedenen Kenntnisständen der Texte ausgeht. Deswegen haben wir uns dafür entschieden, in dem Vortrag ausgewählte Texte der kritischen Theorie vorzustellen, um anhand derer einige Motive zu erarbeiten, von denen wir behaupten, dass sie wichtig für das Verständnis der kritischen Theorie ist und darüber hinaus zentral für die Auseinandersetzung mit Gesellschaft und Geschichte. Die vorgestellten Texte werden natürlich nicht erschöpfend behandelt, das sind sehr umfangreiche Texte, sondern es geht vielmehr darum, diese Überlegungen der und auch zur kritischen Theorie vorzustellen. Als erstes wird sich Martin mit dem Text Max Horkheimers Traditionelle und kritische Theorie befassen und daran versuchen zu erläutern, wie die kritische Theorie sich von anderen Formen von Philosophie und Wissenschaft in ihrem Selbstverständnis abgrenzt. Anschließend versuche ich, die Vernunft- und Aufklärungskritik, wie sie Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung entwickeln, in hohen Motiven zu erläutern. Drittens wird Martin die Geschichtsthesen Walter Benjamins in den Blick nehmen und erläutern, wie sich Geschichte und die Hoffnung auf einen besseren Zustand angesichts von nationalsozialistischen Massenmord noch darstellen oder überhaupt darstellen. Zum Schluss werde ich versuchen, die Bedeutung von Auschwitz in der negativen Dialektik Adornos auch nur in sehr basalen Grundzügen nachzuvollziehen. Daran knüpft sich die Frage an, ob und wie menschliches Leben, Kritik und Gesellschaft nach Auschwitz noch möglich sein kann. Das ist ein umfangreiches Programm. Wir hoffen nicht länger als 45 Minuten zu sprechen und würden danach erstmal eine Pause machen. Ich komme damit zum ersten Text, Traditionelle und kritische Theorie von Max Horkheimer aus dem Jahr 1937. Dem traditionellen Selbstverständnis nach begreift sich Theorie als Erklärung einer Welt, der sie gegenübersteht. Das begriffliche Wissen, welches sie zu sein beansprucht, ist damit von den Sachverhalten der Faktizität, auf die sie gerichtet ist, zunächst getrennt. Diese Faktizität, die wahrnehmbare Welt, gilt als Gesetz und muss von den bürgerlichen Subjekten hingenommen werden. Aufgabe des Denkens in der bürgerlichen Gesellschaft ist entsprechend, die Wahrnehmungen zu ordnen, um sich so der Welt anpassen zu können. Um der Orientierung willen bietet Theorie im traditionellen Sinn ein mehr oder weniger abgeschlossenes System zur Welterklärung an. Das aber ist nicht die einzige Funktion, die Denken in der bürgerlichen Gesellschaft erfüllen soll. Nicht nur dient es der Ordnung der Fakten, auch soll es ein anwendbares Wissen produzieren, mit dem sich die physische Natur, ökonomische und soziale Mechanismen handhaben lassen. Das Wissensmaterial wird so zu einem Ordnungsgefüge von Hypothesen, die ihre Wichtigkeit, das heißt ihre Funktionalität, in der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Realität zu erweisen haben. Alles, was sich nicht in gelungene Produktionsprozesse umsetzen lässt, was in diesem Sinne nicht der Wertbildung dient, gilt als unnütz. Horkheimer schreibt seinen programmatischen Aufsatz 1937 als Gegenentwurf zu einem solchen Theorieverständnis. Dazu nimmt er auch die Geschichte der Wissenschaften in den Blick. Die Spaltung von Wissen und Wirklichkeit, die der bürgerlichen Wissenschaft als selbstverständlich gilt, ist weder vom Himmel gefallen, noch liegt sie einfach in der Natur der Sache, dem Wesen des Wissens etwa. Vielmehr resultiert sie aus der gesellschaftlich-ökonomischen Einrichtung der Welt, hatte ihren Ursprung in der Trennung von Hand- und Kopfarbeit. Horkheimer bezieht sich hier auf die deutsche Ideologie von Marx und Engels. Dort heißt es, Zitat, die Teilung der Arbeit wird erst wirklich Teilung von dem Augenblick an, wo eine Teilung der materiellen und geistigen Arbeit eintritt. Zitat Ende. Marx und Engels richten sich hier gegen das Missverständnis von Theorie als autarker, nur dem wahren, guten und schönen verpflichteter Tätigkeit des Geistes. Theorie ist selber auch eine Sparte menschlicher Tätigkeit in der arbeitsteiligen Welt, was etwa bedeutet, dass große Teile der Bevölkerung zur materiellen Reproduktion der Gesellschaft abgestellt sind, während sich nur eine relativ kleine Kaste oder Klasse rein kontemplativen Tätigkeiten widmen kann. Die von der materiellen Produktion getrennte Kopfarbeit wendet sich jedoch ab von der Gesellschaft. Dazu noch ein Zitat aus der deutschen Ideologie. Von diesem Augenblick an ist das Bewusstsein imstande, sich von der Welt zu emanzipieren und zur Bildung einer reinen Theorie, Theologie, Philosophie, Moral etc. überzugehen. Zitat Ende. Aber gerade weil sich Theorie als von allen Widersprüchen und Verstrickungen in die Wirklichkeit gereinigt begreift, wird sie paradoxerweise affirmativ, stützt das Bestehende. Auffällig wird das zum Beispiel, wenn Hegel in seinem berühmten Satz oder in einem berühmten Satz aus seiner Rechtsphilosophie behauptet, was vernünftig ist, das sei wirklich und was wirklich ist, das sei vernünftig. Diese Perspektive spottet einer gesellschaftlichen Realität, in der große Teile der Bevölkerung Hunger leiden und unter erniedrigenden Arbeitsbedingungen ihre Arbeitskraft verdienen, in der nicht Vernunft, sondern rationalisierte Unvernunft herrscht. Will Theorie an ihrem Wahrheitsanspruch festhalten, darf sie die durch die Arbeitsteilung eingezogene Trennung zwischen Denken und gesellschaftlicher Wirklichkeit nicht einfach hinnehmen. Das bedeutet aber auch und zunächst, sich mit der Spaltung, die sich mit zunehmender Vergesellschaftung auch zwischen den Einzelwissenschaften vollzieht, nicht einfach abzufinden. Für traditionelle wissenschaftliche Systeme ist, spätestens seit dem 19. Jahrhundert, selbstverständlich, dass sie in sich abgeschlossen sind und begrenzt auf ein enges und definiertes Sachgebiet, wie etwa die Biologie organische Lebensprozesse betrachtet, wohingegen die Soziologie gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten ausfindig machen will. Selbst die Philosophie wurde so zur Fachphilosophie, die sich nun vorrangig mit Fragen der Logik, moralisch richtigem Handeln oder ähnlichen Dingen beschäftigen soll, die in den anderen Wissenschaften nicht vorkommen, mehr aber auch nicht. Kritische Theorie widersetzt sich der Einpassung in ein vorgegebenes Forschungsgebiet. Zwar hält auch sie an den einzelwissenschaftlichen Methoden fest, die eine bestimmte Spezialisierung verlangen, etwa empirische Sozialforschung, Methoden der Psychoanalyse, der Geistesgeschichte und so weiter. Die Ausdifferenzierung der Wissenschaften soll und kann nicht rückgängig gemacht werden. Dennoch gibt kritische Theorie, die nicht bloß den Bestehenden dienen will, dennoch gibt kritische Theorie den Anspruch, den alten Anspruch des Denkens, das Ganze zu erfassen, nicht auf. Eine Theorie der Gesellschaft, die nicht bloß den Bestehenden dienen will, muss mit allen Mitteln, die dem Denken und der Theorie zur Verfügung stehen, die historischen und gesellschaftlichen Prozesse analysieren und die Widersprüche aufzeigen, die in ihnen walten. Einer dieser gesellschaftlichen Antagonismen, also Widersprüche, den insbesondere Marx im 19. Jahrhundert angeprangert hatte und den auch Horkheimer 1937 vor Augen führt, ist die Widersinnigkeit, dass die moderne Gesellschaft ungeheure Produktivkräfte entwickelt, die einen umfassenden Reichtum bedingen, die unglaubliche Zahl der Waren und Güter, die uns umgeben, während die Produzentinnen, etwa die Arbeiterinnen in den Fabriken, selber kaum Anteil an diesem Reichtum haben. Dieser Antagonismus ist in der Struktur der kapitalistischen Gesellschaft begründet, einer Gesellschaft, die auf Warentausch basiert, in der es lohnabhängige Arbeit gibt und in der die Produktion der Waren der Erwirtschaftung von Mehrwert dient. Das alles sind ganz rationale Prozesse, sind rational nachvollziehbar, es bedarf keiner esoterischen Geheimwissenschaft, um die Verhältnisse in der Gesellschaft ausfindig zu machen. Und dennoch führt diese Rationalität der Prozesse zu einem irrationalen, unvernünftigen, zu einer unmenschlichen Gesellschaft, in der die Menschen unter den Produktionsbedingungen leiden. Kritische Theologie behandelt aber nicht nur gesellschaftliche Antagonismen, sondern sie selber verstrickt sich auch in Widersprüche und muss dies zwangsläufig tun. Auf zweifache Weise durchbricht kritische Theologie die Vorstellung, Wissenschaften seien in sich abgeschlossene Systeme. Kritische Theologie ist deshalb nicht in sich geschlossen, weil sie keinen festen Gegenstandsbereich hat, sondern zwischen verschiedenen Aspekten der gesellschaftlichen Wirklichkeit gewissermaßen hin und her springt. Ihr Denken am Gegenstand orientiert und entwickelt. Gleichzeitig kann sie deshalb kein System sein, weil das bedeuten würde, dass sie in sich selber widerspruchsfrei sein müsste. Wissenschaften beanspruchen ja, Lösungen von Problemen zu sein, also Systeme, die Widersprüche auflösen. Allein schon darin, dass sich kritische Theologie im Gegensatz zur traditionellen Wissenschaft selber als Teil von Gesellschaft sieht, zugleich aber gegen die gesellschaftlich notwendige Eingliederung in den Wissenschaftsbetrieb aufbegehrt, liegt ein nicht einfach aufzulösender Antagonismus. In diesem Sinne ist kritische Theologie dialektisch. Sie ist Denken am Gegenstand und dieses Denken führt in Widersprüche. Einer dieser Widersprüche ist der zwischen Theorie und Praxis. Kritische Theorie ist Einspruch gegen die konkrete Ausgestaltung der Welt, in der Menschen unter menschgemachten Bedingungen leiden. Sie fordert damit eine Änderung der Welt. Dazu ein Zitat aus dem Text von 1937. Die kritische Theologie verträgt sich nicht mit dem Fortbestand des Elends. Zitat Ende. Muss das nun aber nicht bedeuten, dass alle Kräfte in den Dienst einer politischen Sache, der revolutionären Umgestaltung der Welt zu stellen sind? Das würde voraussetzen, dass die vernünftige Aktivität der Individuen als politische Aktion oder als Praxis der gesellschaftlichen Unvernunft nicht nur etwas entgegensetzen, sondern sie zugleich umwälzen könnten. Zwar steht für die kritische Theorie fest, dass die Welt, wie sie uns heute entgegentritt, zu wesentlichen Teilen menschgemacht ist. Die moderne Gesellschaft ist keine Naturgegebenheit, sondern ein Ereignis einer historischen Entwicklung. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass die Kräfte der Einzelnen gegen die schlechte Totalität allzu viel ausrichten könnten. Dazu noch ein längeres Zitat aus dem Text. Der Gegensatz von Passivität und Aktivität, der in der Erkenntnistheorie als Dualismus von Sinnlichkeit und Verstand auftritt, gilt für die Gesellschaft nicht im gleichen Maß wie für das Individuum. Wo sich dieses, das Individuum, als passiv und abhängig erfährt, ist jene, die Gesellschaft, die sich aus Individuen zusammensetzt, ein wenn auch bewusstloses und insofern uneigentliches, jedoch tätiges Subjekt. Dieser Unterschied in der Existenz von Mensch und Gesellschaft ist ein Ausdruck der Zerspaltenheit, die den geschichtlichen Formen des gesellschaftlichen Lebens bisher eigen war. Die Existenz der Gesellschaft hat entweder auf unmittelbarer Unterdrückung beruht oder ist eine blinde Resultante widerstrebender Kräfte, jedenfalls nicht das Ergebnis bewusster Spontanität der freien Individuen. Daher wechselt die Bedeutung der Begriffe von Passivität und Aktivität, je nachdem, ob sie auf die Gesellschaft oder auf das Individuum bezogen werden. In der bürgerlichen Wirtschaftsweise ist die Aktivität der Gesellschaft blind und konkret, die des Individuums abstrakt und bewusst. Soweit Horkheimer. Mit anderen Worten, im Denken sind die Individuen zwar aktiv, doch bei den Umgestaltungsmöglichkeiten der Welt sieht es ganz anders aus. Die historisch einmal vollzogene Trennung zwischen materieller und geistiger Arbeit lässt sich demzufolge nicht naiv wieder rückgängig machen. Ein vulgärer Materialismus, der behauptet, das Sein bestimme das Bewusstsein, Denken sei immer nur Epiphänomen der gesellschaftlichen Verhältnisse, ist fehl am Platz. Die Verelendung der Massen führt auch nicht zwangsläufig zur Revolution. Rettung liegt nicht in blinder Aktion oder im Glauben an einen zwanghaften Verlauf der Geschichte hin zum Besseren. Eher schon hat sich das Denken auf die Trennung zwischen Theorie und Praxis, zwischen Passivität und Aktivität zu besinnen und einen Umgang mit ihr zu finden, der nicht affirmativ ist. Gerade weil es Widersprüche gibt zwischen Denken und Wirklichkeit, zwischen Kopf- und Handarbeit, Geist- und gesellschaftlich-geschichtlicher Realität, und diese Widersprüche in Gewalt und Verwüstung ausgeartet sind, das werden wir gleich im nächsten Teil noch sehen, Die Trettung nicht im blinden Durchmarschieren hin zu einer vermeintlich klassenlosen Gesellschaft, sondern die Widersprüche sind mit den Mitteln der Kritik, des Denkens überhaupt erst aufzuzeigen. Gleichwohl ist dieses Denken kein kontemplatives. Wenn Theorie nämlich auch der Ort ist, an dem Widersprüche innerhalb der Praxis wahrgenommen oder schlechte Praxen benannt werden können, so steht sie nicht teilnahmslos der Gesellschaft gegenüber, sondern drängt auf die Aufhebung der Antagonismen. Kritische Theorie ist damit eine Theorie, die, Zitat Horkheimer, zur Transformation des gesellschaftlichen Ganzen treibt. So viel zur kritischen, traditionellen kritischen Theorie. Ich möchte jetzt ein paar Worte zur Dialektik der Aufklärung sagen. Ich würde erstmal so ein paar einleitende Sätze sprechen, wie ich glaube, worum es in der Dialektik der Aufklärung geht, und danach zwei Grundmotive erläutern. Zum einen das Verhältnis von Aufklärung und Mythos, beziehungsweise was heißt Aufklärung für Adorno und Horkheimer, und zum zweiten auch die dialektische Subjektkonstitution, wie sie in der Dialektik der Aufklärung dargestellt wird, kurz eingehen. In der Vorrede der Dialektik der Aufklärung formulieren Adorno und Horkheimer ihr Erkenntnisinteresse. Zitat: Was wir uns vorgesetzt hatten, war tatsächlich nicht weniger als die Erkenntnis, warum die Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Form der Barbarei versinkt. Adorno und Horkheimer fragen also, warum die Hoffnung der Aufklärung, die Verhältnisse vernünftig einzurichten, in die Vernichtung geführt hat. Dahinter steht zum einen, dass der Gang der Geschichte nicht, wie sie die Geschichtsphilosophie der Aufklärung und deren Nachfolger erhoffte, in eine vernünftige Gesellschaft mündete. Die Hoffnung auf den besseren Zustand wurde endgültig enttäuscht, spätestens als klar wurde, dass sich an der Revolution des frühen 20. Jahrhunderts kein Verein der freien Menschen anschloss. Zum anderen geht es nicht nur um die Nichterfüllung des Versprechens, sondern darum, dass stattdessen Ermordung und Vernichtung Wirklichkeit wurde. Adorno und Horkheimer sprechen von einer neuen Form der Barbarei. In der Entwicklung der Geschichte ist die Moderne umgeschlagen in einen Zustand unmittelbarer brutaler Gewalt, die dem der alten Barbarei gleicht, dennoch als neue, zugleich qualitativ davon zu unterscheiden ist. Die Mittel und der Umfang der Gewalt sind aufgrund des gesellschaftlichen und technologischen Fortschritts total. Adorno und Horkheimer entwickeln eine dialektische Gegenlektüre zur bürgerlichen Geschichtsschreibung. In der Vernunft und der Aufklärung als Prozess des fortschreitenden Denkens ist sowohl die Möglichkeit der Freiheit als auch die Möglichkeit von Zwang und Unterjochung angelegt und ineinander verflochten. Oder drastischer formuliert, die Vernunft als notwendige Voraussetzung der Befreiung des Menschen von dem Zwang der Naturnotwendigkeiten und der Realisierung seiner Freiheit ist immer auch Grund für Zwang und Herrschaft. In der Geschichte, in der konkreten Geschichte der Vernunft, hat sie sich gegen sich selbst gewendet und damit selbst zerstört. Noch ein Zitat aus der Vorrede der Dialektik der Aufklärung. Wir hegen keinen Zweifel daran, und darin liegt unsere Petitio Principi, dass die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, genauso deutlich erkannt zu haben, dass der Begriff eben dieses Denkens nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon in keinem zu jenem Rückstück enthalten. Die zwei Aspekte, die ich jetzt vorstellen möchte, also Dialektik der Aufklärung, finden sich vor allem im ersten Kapitel, der Begriff der Aufklärung, und in dem Odysseus-Exkurs. Zunächst die Frage, was ist Aufklärung, die ich jetzt nicht beantworten werde, die ich halt nicht erschöpfend. In einer bürgerlichen oder konventionellen Geschichtsschreibung ist die Aufklärung und das aufgeklärte Denken eine Epoche, die den Beginn der tatsächlichen Befreiung des Menschen aus den feudalen Herrschaftsverhältnissen, religiösen Ideologien und den Naturzusammenhängen markiert, was ja partiell auch ganz richtig ist. Mit der Aufklärung soll jeder Mensch in die Lage versetzt werden, für sich selbst zu denken, vernünftige Entscheidungen zu treffen und danach zu handeln. Kurz gesagt, mit seinem eigenen Verstand mündlich zu denken. Dies führt zur Vorstellung einer allgemeinen Emanzipation und der Bestimmung jedes Menschen zur rechtsfähigen Person, die auf dem Markt nach ihrem eigenen Glück streben darf. In dieser Perspektive ist Aufklärung die bahnbrechende Epoche des autonomen Denkens und der Befreiung. Ihre zentrale Instanz ist die Vernunft. Also diese Darstellung von Aufklärung ist schon per se verkürzt, weil natürlich Aufklärung und Vernunft zugleich immer mit der Kritik einhergehen in der in den verschiedenen historischen Etappen. Allerdings geht es auch um Horkheim und auch mir eher darum zu sagen, es gibt irgendwie so ein Bild von Aufklärung, das kann man auch an bestimmten Schriften oder Rezeptionen sehen. Und dieser Vorstellung von Aufklärung setzen wir das entgegen. Sie sehen die Aufklärung nicht zuerst als Epoche, sondern als Prozess, dessen Ziel die Erklärung und Beherrschung von Natur ist. Also es ist auch immer fragwürdig, was in Natur eigentlich heißt. Oder anders ausgedrückt, noch ein Zitat. Seit je hat Aufklärung im umfassenden Sinne fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Dabei hat sie ihr Ziel nicht erreicht, und zwar nicht aufgrund von zufälligen, gleichsam externen Störungen, sondern aufgrund ihrer eigenen Struktur und konkreten Geschichte. Aufklärung, deren Ziel es war, die Mythen zu zerstören, wurde selbst mythisch. Noch ein Zitat. Wie die Mythen schon Aufklärung vollziehen, so verstrickt Aufklärung mit jedem ihrer Schritte tiefer sich in Mythologie. Einen Stoff empfängt sie von den Mythen, um sie zu zerstören, und als Richtende gerät sie in den mythischen Bann. Sie will den Prozess von Schicksal und Vergeltung sich entziehen, indem sie einem selbst Vergeltung übt. Aus einer Perspektive der aufklärenden Vernunft, die sie als Gegensatz zum mythischen Denken versteht, ist der Mythos die Projektion von Subjektivem auf die Natur. Die Vorstellung von Übernatürlichen oder Geistern in Gegenständen zur Erklärung von natürlichen Vorgängen wird als Versuch des irrationalen mythischen Bewusstseins verstanden, eigene Ängste zu besänftigen und zu externalisieren. So wird beispielsweise der unerklärliche Übergang von Sommer in den Herbst, dem der Mensch ausgeliefert ist, mit dem Bau der Persephone in der griechischen Mythologie erklärt und mit Sinn erfüllt. In diesen Mythen, so Adorno und Horkheimer, ist immer schon ein Teil Aufklärung enthalten, da sie versucht, zu berichten, zu nennen, einen Ursprung zu bestimmen. Dadurch schaffen sie Erklärungen und stellen Sachverhalte dar. Das mythische Gesetz allerdings stellt sich den Menschen als undurchdringliches und veränderliches dar. Warum ist Aufklärung und immer auch schon Mythologie? Die Aufklärung versucht, Mythos zu überwinden und an dessen Stelle das vernünftige System zu setzen. Statt Vergeltung, Schicksal und Wiederholung setzt sie Planung und Fortschritt. Sie übt Vergeltung an den Mythen, diese dürfen nicht mehr sein, werden ausgelöscht. Das rationale Bewusstsein aber, so Adorno und Horkheim, hat das Mythische nicht überwunden, sondern steht vielmehr dessen Verlängerung dar. So wird beispielsweise die mythische Wiederholung in der Form der Gesetzmäßigkeit in der Aufklärung beibehalten. In der konkreten Geschichte ist die Vernunft zugleich die reflektierende, kreative, spontane Instanz menschlichen Denkens und zugleich gesetzmäßige, maschinelle Vollzug von Denkoperationen, die unveränderbar und undurchdringlich wie das göttliche Gesetz des Mythos erscheinen. Aufklärung wird zur Operation und richtet sich gegen sich selbst, indem sie alles, was nicht in ihr Schema passt, aussägen will. Statt zur Befreiung des Menschen wird Aufklärung zur totalen Herrschaft. Jetzt zum zweiten Teil die Frage nach dem Subjekt. In der Geschichte des Subjekts als einheitliche Instanz der Erkenntnis ist die Dialektik der Aufklärung manifestiert. Das Subjekt muss sich zum Zwecke der Selbsterhaltung auf seine Umwelt beziehen, um sie nutzen und bearbeiten zu können. Um sich von den Naturnotwendigkeiten befreien oder sie zumindest beherrschen zu können, muss es planend und vorausschauend denken. Die Subjekte, die sich auf ihre Umwelt, die es umgebenden Objekte beziehen, müssen die partikularen Erfahrungen in Beziehung zueinander setzen können, strukturieren und abstrahieren, um Allgemeinbegriffe, Gesetze und Regeln aufzustellen. Der Mensch muss zum Subjekt werden, um sich selbst zu erhalten. Und diese Subjektwerdung ist prinzipiell schon paradoxal. Damit der Mensch überhaupt Subjekt werden kann, muss er in einer gewissen Weise schon Subjekt sein. Also gerade die Frage nach Erfahrung, so habe ich das auch so ein bisschen in Klammern gesetzt, ist natürlich schon ein Begriff, der davon ausgeht, dass es eine erfahrungserkenntnisfähige Instanz gibt, das zu denken. Am Beginn der Geschichte des Subjektes, wie die Adorno und Horkheimer darstellen, steht in meinen Augen eine Paradoxie, die realgeschichtlich nicht nachvollziehbar ist. Aber das ist überhaupt nicht. Die Subjektwerdung zeichnet sich in der Lesart Adorno und Horkheimers durch einen doppelten Zwang aus. Zum ersten den Zwang nach innen, also der Unterdrückung von Trieben, Affekten und unmittelbaren Wunscherfüllungen. Zum zweiten den Zwang nach außen, gegen das die von ihm verschiedene, das beherrscht und unter die subjektive Vernunft subsumiert wird. Dies steht auch außerdem noch in einem Kontext von gesellschaftlichen Herrschaftsstrukturen, in der die Subjekte herrschen. Und da stellt sich mir die Frage an, wer ist herrschaftsfähige Subjekt? In der Dialektik der Aufklärung wird diese Überlegung anhand des Odysseus-Mythos verdeutlicht. Die Gefahren, denen Odysseus in seinen Irrfahrten ausgesetzt ist, zwingen ihn dazu, Überlebensstrategien zu entwickeln. Mit Hilfe der List kann er sich der Gewalt der göttlichen Gesetze entziehen. Zugleich ist er gezwungen, sich selbst zu beherrschen, seine unmittelbaren Bedürfnisse zu unterdrücken und zu verschieben. Das wird in dem Text, in dem Odysseus-Exkurs dann explizit an den verschiedenen Stationen der Irrfahrt gezeigt, wie Odysseus zu beispielsweise Lust, auf Lust verzichten muss, um da nicht zu zergehen. Der bekannteste ist natürlich der Mythos verweilter bei den Sirenen, wo Adorno auch eine Lesart des frühbürgerlichen Subjektes hineingetragen. In der voranschreitenden Beherrschung der Natur und der Befreiung von Naturnotwendigkeiten verfällt das Subjekt gleichzeitig dem Naturzwang. Das ist zum einen aus dem Schaffen der zweiten Natur zu verstehen. Der Mensch schafft sich eine zweite Natur, deren geschaffene Gesetze ihm gegenübersteht, als seien sie Naturgesetze. Damit ist aber auch ein zweiter Aspekt gemeint. Indem die Vernunft zur reinen Operation und zum Kalkül wird, ist sie Organ der Selbsterhaltung. Wie die Jagdinstinkte eines Raubtiers, dessen Ziel es ist, sein Opfer zu erlegen, ist die kalkulierende Vernunft das Organ, mit dessen Hilfe das Selbst sich erhält. Transzendent, das steht nach der befreiten Gesellschaft, wird in diesem Prozess zum Irrationalismus. Was zählt, ist die rücksichtslose, egoistische Selbstverhaltung. Ich komme dann zum nächsten Text, nämlich dem Text von Walter Benjamin über den Begriff der Geschichte. Ich werde versuchen, in dem Teil anzuschließen an das, was Nina gerade mit Hilfe der Dialektik der Aufklärung entwickelt hat, nämlich die Frage danach zu stellen, wie Denken eigentlich möglich ist, ohne gleich schon nur instrumentelles, nur kalkulierendes Denken zu sein. Ein paar ganz kurze Sätze zu dem Text. Der Text ist 1939-40 entstanden. Da befand sich Walter Benjamin im Exil in Frankreich, auf der Flucht vor den Nazis. Benjamin nahm sich 1940 an der Grenze zu Spanien das Leben, konnte den Text insofern nicht vollenden. Und es ist auch unklar, ob diese Thesen über den Begriff der Geschichte überhaupt zur Publikation gedacht waren. Gleichwohl ist es ein wichtiger Text für die kritische Theorie und unserer Meinung nach hat er auch Einfluss auf eben die Dialektik der Aufklärung, die im Anschluss geschrieben wurde. Aufgabe einer kritischen Geschichtsbetrachtung ist nach Benjamin, nicht die großen historischen Erzählungen nachzuzeichnen, die immer nur Herrschaftserzählungen, Geschichtsschreibungen der Sieger sind. Vielmehr muss die Kritik aus dem fatalen Kontinuum der Geschichte Elemente heraussprengen, um sie so in noch näher zu bestimmender Weise einer Rettung zuzuführen. Dazu ein Zitat aus den Geschichtsfragmenten. Der Ertrag dieses Verfahrens besteht darin, dass im Werk das Lebenswerk, im Lebenswerk die Epoche und in der Epoche der gesamte Geschichtsverlauf aufbewahrt sind und aufgehoben. Die nahrhafte Frucht des historisch Begriffenen hat die Zeit als ihren kostbaren, aber des Geschmacks entratenen Samen im Inneren. Zitat Ende. Was hat es mit diesen kryptischen Überlegungen auf sich? Benjamin geht es hier um ein ganz ähnliches Problem wie Horkheimer einige Jahre zuvor in traditionelle und kritische Theorie, nämlich um das Verhältnis von Wahrheit und Geschichte. Zwar verabschiedet auch Benjamin traditionelle Vorstellungen einer Wahrheit, die im unveränderlichen Wesen der Natur oder Gottes, im ewigen oder im ewig gleichen Bild von Menschen oder in sonstigen, ehernen Gesetzen verortet wird. Zugleich aber gibt auch er den Anspruch auf Wahrheit, im Denken das Ganze zu erfassen, nicht auf. Diese Wahrheit hat jedoch einen Zeitkern, das heißt, sie muss stets aktualisiert werden. Es lassen sich keine Lehrsätze tradieren, die wir nur verinnerlichen müssten, um dann kritische Theoretikerinnen zu sein. Vielmehr muss sich das Denken immer wieder von Neuem mit seinen Gegenständen auseinandersetzen. So lernen wir nicht aus der Geschichte, sondern sehen eher, wie Gegenwart und Vergangenheit miteinander verschränkt sind, wie sich etwa die Zivilisations- und Herrschaftsgeschichte von mehreren Jahrtausenden und die jüngste industriekapitalistische Geschichte in allen Dingen und in uns selber in unser eigenes Leben eingeprägt haben. Diese Verhältnisse betreffen gleichermaßen die Fähigkeiten zu denken und die Fähigkeit zur Erfahrung, wo doch Vernunft zunehmend zum Instrument der Beherrschung von Mensch und Natur wurde. und die Fähigkeit, Erfahrungen zu machen, die diesen Namen auch verdienen. Das heißt, nicht bloß den immer gleichen Schemata und Rastern folgen. So verstellt die verwaltete Welt nicht nur die sinnliche Erfahrung, richtet nicht nur die Körper zu, sondern affiziert zugleich den selbstherrlichen Intellekt, der sich von der sinnlichen Erfahrung trennt, um sie zu unterwerfen. Den Prozess hat der Wiener eben mit Bezug auf die Dialektik der Aufklärung dargestellt. Erkenntnis bedarf gleichermaßen der Rezeptivität, also des Vermögens, sinnliche Erfahrungen zu machen, zum anderen der Spontanität, des Vermögens also, jene Erfahrungen auf Begriffe zu bringen, sie sprachlich und denkend zu erfassen. Diese Zusammenstellung stammt im Übrigen von Kant. Doch zum bloßen Verwaltungs- und Herrschaftsinstrument verkommen, richtet sich die Vernunft gegen die Sinnlichkeit und den Körper, treibt aus dem Selbst alle natürlichen Spuren als mythologische aus. Vernunft behält ihr kritisches Potenzial nur dann, wenn sie darauf reflektiert, dass sie selber historisch zu eben jenem Herrschaftsinstrument geworden ist, das im Namen der Befreiung vom Naturzwang das Subjekt von seiner eigenen Kreativität gewaltvoll getrennt wurde. Unter anderem das machen Benjamins Geschichtsfragmente zum Thema, wie auch die Dialektik der Aufklärung einige Jahre später, gegen das Reinheitsgebot der Vernunft kritische Theorie bestimmt als Eingedenken der Natur im Subjekt. Im zuchtlosen Gedanken versucht kritische Theorie, den Spuren der Körperlichkeit, dem erfahrenen Glück und dem widerfahrenen Leid zu folgen, diese Reflexion aber nicht dem bloß empirischen, alltäglichen Ephemeren zuzurechnen, sondern sie in das Herz der Theorie selbst zu tragen. Insofern tritt neben die große Form, die philosophische Abhandlung, gleichberechtigt die kleine, der Essay, die Aphorismen und die Fragmente. In Horkheimers Notizen, Adornos Minima Moralia und den Prismen, aber auch in Benjamins Einbahnstraßen der Berliner Kindheit um 1900, sind konkrete Erfahrungen und das Scheitern derselben aufbewahrt. Gleichzeitig werden diese Splitter der sinnlichen Welt stets mit theoretischen Gedanken und philosophischen Reflexionen vermittelt, werden nicht für sich stehen gelassen, sondern in Bezug zu Gesellschaft und Geschichte gesetzt. Erst so, in der intellektuellen Anschauung der geistigen Erfahrung, wird das Ausgesonderte namhaft, das Leid berät, kommt die bedrängte Kreatur zu Wort, um die Erlösungsbedürftigkeit der Welt vor Augen und Ohren zu führen. Die Aufgabe an kritisches Denken ist also, das Sensorium, Blick, Gehör und Gespür zu schärfen und zu sensibilisieren für die Widersprüche in der gesellschaftlichen und geschichtlichen Wirklichkeit, aufmerksam zu sein für das Unabgegoltene und Anständige. Grund zur Zuversicht und Hoffnung auf eine baldige Rettung liefert die Geschichte für Benjamin 1940 allerdings nicht. Seine Geschichtsthesen bringen in theologischer Sprache die Verzweiflung darüber zum Ausdruck, dass die Weltgeschichte nicht der Bogen des Glücks ist, wie Hegel das behauptet hatte, sondern in Barbarei geführt hat. Die Welt ist mehr denn je erlösungsbedürftig. Die Motive der jüdischen Theologie und Kabbalah, auf die sich Benjamin in den Geschichtsthesen bezieht, wie etwa das Motiv der Erlösung, sind nun aber gerade keine Flucht in einen Jenseitsglauben angesichts der Katastrophe. Der jüdische Messianismus war immer auf die diesseitige Welt, auf den Tikkun Olam, also die Heilung oder Reparatur dieser Welt, gerichtet und erinnert damit an die Idee der Revolution im marxischen Sinne. Die Orientierung auf ein Paradies im Jenseits ist dem jüdischen Messianismus fremd und gilt ihm als Flucht vor dem realen Anspruch auf Erlösung dieser Welt. Das Reich der Freiheit, von dem Marx gesprochen hat, wird bei Benjamin und in der Nachfolge auch bei anderen Vertretern der kritischen Theorie nun jedoch als das Unaussprechbare ganz andere festgehalten. Dieses andere ist allerdings dem Bestehenden nicht abstrakt entgegengesetzt, sondern muss als dessen bestimmte Negation aufgefasst werden. Also bestimmte Negation im Sinne Hegels, das heißt nicht einfach abstrakte Negation, die einfach ein Nichts wäre, sondern eben das Nichts von etwas ist. Kritische Theorie kann damit zwar sagen, was falsch ist, aber nicht definieren, was richtig ist. Damit verfährt sie erneut widersprüchlich. Sie nimmt in der bestimmten Negation implizit einen Zustand vorweg, von dem sie sich selber zugleich jedes positive Bild versagt. Auch darum bedarf es der mikrologischen Perspektive, die Benjamin in seinen Fragmenten über den Begriff der Geschichte eingefordert und an die auch weitere Werke der kritischen Theorie anschließen. Nur an den geschwundenen Dingen und Phänomenen zeigt sich ihre Erlösungsbedürftigkeit. Und nur in Besinnung auf diese ausgesonderten, weggeworfenen und verächtlich ignorierten Gegenstände kann Theorie noch wahrhaftig sein. In diesem Sinne schreibt Adorno wenige Jahre nach Benjamins Tod im amerikanischen Exil in seinem Minima Moralia, ich zitiere aus dem letzten Fragment zum Ende, Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, wäre der Versuch, alle Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erlösung aus sich darstellen. Erkenntnis hat kein anderes Licht, als das von der Erlösung her auf die Welt scheint. Alles andere erschöpft sich in der Nachkonstruktion und bleibt ein Stück Technik. Perspektiven müssen hergestellt werden, in denen die Welt ähnlich sich versetzt, verfremdet, ihre Risse und Schründe offenbart, wie sie einmal als bedürftig und entstellt im messianischen Licht darliegen wird. Soweit zu den Geschichtsthesen. Wir schließen jetzt mit einem Teil zur negativen Dialektik Adornos. Die negative Dialektik wird gerne als Adornos Erkenntniskritik oder auch als Adornos philosophischem Hauptwerk gesehen. Mir geht es jetzt weniger darum, die ganze negative Dialektik darzustellen, sondern ich möchte einen Teil aus dem letzten Modell Meditation zur Metaphysik betrachten. Und da vor allem die Frage stellen, wie die Rede von Auschwitz als zugleich Selbstverwirklichung und Selbstzerstörung der Aufklärung zu verstehen ist. Dann anschließend, also zum Schluss, das geht dann auch, ist dann glaube ich relativ ähnlich oder geht in eine ähnliche Richtung zu dem, was jetzt Martin vorgestellt hat, ist dann, stellt dann halt auch die Frage, wie kann nach Auschwitz denken, Philosophie oder ja, und Kritik möglich sein, und warum es halt nicht in einem kompletten Fatalismus endet. Nach Auschwitz. In Auschwitz hat sich für Adorno die Aufklärung zugleich erfüllt und selbst zerstört. Erfüllt in dem Sinne, dass die totalitären, vernichtenden Potenziale der Aufklärung dort verwirklicht wurden. Selbst zerstört, weil die Hoffnung auf eine vernünftig eingerichtete Gesellschaft, die an die Aufklärung auch gehängt waren, nach Auschwitz unmöglich erscheint. Angesichts von der Ermordung ist die Behauptung, dass sich im Seienden, in der Geschichte, der erfassbaren Wirklichkeit also, immer auch ein Schein des Ewigen, des Guten zeige, nicht mehr aufrechtzuerhalten. Zitat aus der negativen Dialektik. Das Gefühl, dass nach Auschwitz gegen jegliche Behauptung von Positivität des Daseins als salbare Unrecht an den Opfern sich sträubt, dagegen, dass aus ihrem Schicksal ein sei es noch so ausgelaugter Sinn gepresst wird, hat sein objektives Moment nach Ereignissen, welche die Konstruktion eines Sinnes der Immanenz, der von affirmativ gesetzte Transzendenz ausstrahlt, zum Mond verurteilen. Den Versuch also Auschwitz mit Sinn zu belegen, sei es ein politischer, religiöser oder metaphysischer, stellt Adorno einen somatischen Einspruch entgegen. Er verleiht dem subjektiven Gefühl des Unrechts eine objektive Relevanz. Er stellt gegen die metaphysische Tradition einen emotionalen Impuls. Dies ist nicht als einseitige Hypostasierung des Gefühls zu einer auch untrüglichen, gleichsam ursprünglichen Instanz gegen die Unmenschlichkeit zu verstehen. Im somatischen Einspruch zeigt sich vielmehr, dass in Auschwitz etwas geschehen ist, das sich nicht in eine sinnhafte historische Entwicklung integrieren lässt. Adorno vergleicht den Bruch mit der metaphysischen Tradition angesichts der, Zitat, Katastrophe der zweiten Natur, mit der Abkehr Voltaires von der Theodizee Leibniz, aufgrund der Erfahrung des Erdbebens von Lissabon. War von Voltaire die Rede von der besten aller möglichen Welten durch die Naturkatastrophe widerlegt, so kann die Annahme, die Geschichte stolze auf die Verwirklichung der menschlichen Freiheit angesichts der realen Hölle der zweiten Natur nicht mehr aufrechterhalten werden. Diese Unvereinbarkeit von Erfahrung zeigt oder diskutiert, stellt Adorno modernhaft an verschiedenen verschiedene Instanzen oder gesellschaftlichen Kategorien von Aufklärung da. Ich möchte es modellhaft am Tod und am Individuum zeigen. Versuche, den Tod sinnhaft in das Leben zu integrieren, beispielsweise als notwendiger Abschluss von aufeinanderfolgenden Lebensabschnitten, als natürlicher Prozess oder als Erfüllung des Versprechens, von den Leiden diesseits erlöst zu werden, ist unvereinbar mit der Erfahrung, dass Menschen millionenfach ermordet worden zum Zweck ihres Mordes. Nicht mal der eigene Tod ist noch Teil der individuellen Biografie, sondern wird zum unterschiedslosen Massenmord in den Konzentrations- und Vernichtungslagern. Die reale Katastrophe ist die absolute Negation der Ideale der Aufklärung. Zugleich steht Auschwitz nicht außerhalb der historischen Entwicklung der Moderne. Vielmehr fand genau dort der qualitative Umschlag statt. Also ein anderes quasi Modell, wo das aufgezeigt wird, ist das Individuum. In Auschwitz mündet die historische Entwicklung, in der das Individuum seiner Substanz beraubt wird, wie Adorno schreibt, in die buchstäbliche Liquidation von Menschen als Exemplaren. Damit wird das bürgerliche Individuum als ambivalente Form der Vergesellschaftung zerstört. Zwar war das Individuum der Neuzeit für Adorno Ausdruck von Egoismus, von Profitstreben und somit sowohl Resultat als auch Voraussetzung der Entwicklung der Gesellschaft, deren Ziel einzig die Produktion von Mehrwert ist, also vollkommen an irrationalen Selbstzweck unterliegt. Zugleich ist im Individuum auch die Möglichkeit von Singularität, Vernunft, Autonomie und Humanität angelegt, die es zu retten gilt. Im 20. Jahrhundert wird das Individuum nicht zugunsten einer humaneren Form der Kollektivität oder der gesellschaftlichen Organisation überwunden, sondern buchstäblich vernichtet. Noch ein Zitat aus der negativen Dialektik. Der Völkermord ist die absolute Integration, die überall sich vorbereitet, wo Menschen gleich gemacht werden, geschnitten, wie man beim Militär es nannte, bis man sie abweichender vom Begriff ihrer vollkommenen Nichtigkeit buchstäblich austilgt. In Auschwitz beschäftigt sich das Philosophieren von der reinen Identität als dem Tod. Adorno zufolge dient der Mord des Individuums der Verwirklichung dieser reinen Identität. Die Vernichtung von Menschen werden so, weil sie real abweichen, weil sie verwirklicht sind, also nicht rein begrifflich oder rein begriffliche Vorstellungen sind, die auf die Wirklichkeit wirken. Das ist das, wo Auschwitz hinsteuert und hingesteuert ist. Das totalitäre Bewusstsein, das sowohl Voraussetzung als auch Resultat der historischen Entwicklung ist, das ist nicht außerhalb seiner selbst zu und richtet sich gegen jegliches von ihm Verschiedenes. In diesem Sinne muss die Frage, ob nach Auschwitz sich noch leben lasse, auch ein Zitat aus der negativen Dialektik, in der vollen Drastik ihrer Formulierung verstanden werden. Nach Auschwitz scheint jegliche Hoffnung auf die bessere Gesellschaft unvereinbar mit der Wirklichkeit zu sein. Sogar das Glück, überlebt zu haben, wird für Adorno zum Verhängnis von Zufall. Das Weiterleben sei nur möglich, weil die bürgerliche Kälte dem Überlebenden die Möglichkeit gab, sich von dem Geschehenen zu distanzieren. Zugleich wäre ohne diese Haltung Auschwitz nicht möglich gewesen. Darin, in dieser Überlegung, deutet sich an, warum die unmögliche Philosophie dennoch eine Aufgabe hat, indem sie die Zerstörung des Individuums und den universalen Schuldzusammenhang überhaupt erst zum Ausdruck verhilft. Darin liegt ein Moment des Widerstandes gegen eine Gesellschaft, die das Fortleben der Bedingungen, die Auschwitz ermöglicht haben, nicht in Frage stellt. Philosophie, die dies leisten soll, kann es nur in Form der Selbstkritik, anhand der Analyse der eigenen Verstrickungen. Am Ende des ersten Abschnitts, nach Auschwitz, formuliert Adorno den Maßstab, an dem sich Philosophie messen müsste, um sich zu ihrem Schuldzusammenhang zu verhalten. Wieder ein Zitat. Erheischt negative Dialektik, die Selbstreflexion des Denkens, so impliziert das handgreiflich denken müssen, um wahr zu sein, heute jedenfalls auch gegen sich selbst denken. Misst es sich nicht am Äußersten, dass der Begriff entflieht, so ist es Vorweg und Schlag der Begleitung sieht, mit welcher die SS die Schreie ihrer Opfer zu übertönen liebte. Was meint es jetzt, dass das Denken sich schuldig machen kann oder was sich nicht dagegen sträubt? Das Prinzip des Denkens selbst, diese Logik der Identifikation, die zugleich gewaltbar und potenziell verschlingend ist, muss sich gegen sich selbst wenden. Das Denken muss also das, was es eigentlich ist, wenn man das versteht, dass Denken identifizieren ist, sich gegen sich selbst stellen und in diesem Sinne gegen sich selbst denken. Wenn sowohl Kunst als auch Philosophie im emphatischen Sinne als Orte der Autonomie in der Gesellschaft, deren Produkte sie aber zugleich auch sind, verstanden werden wollen, so nur indem sie widerspenstig gegen die bestehende Gesellschaft ist. Was heißt es nun, dass Denken sich gegen sich selbst richten muss? Das könnte man jetzt sehr weit ausführen. Ich möchte eine kurze Idee davon geben. Denken, das sich gegen sich selbst richtet, muss seinen Maßstab in dem finden, was sein Begriff erzogen ist. Indem es sein eigenes Prinzip in Frage stellt, wäre es gegen die verschlingende Tendenz, die dem Verschiedenen kein Recht anmacht. Eine Philosophie, die gegen sich selbst denkt, muss dementsprechend ihr Erkenntnisstreben selbst in Frage stellen. Mit der Forderung, Denken müsste sich am äußersten messen, was sein Begriff entflieht, lässt sich das Verhältnis von Materialismus und Metaphysik erhellen. Das Ziel der Metaphysik, die Welt mit dem Verstand zu erfassen, kann nur ihr Recht bekommen, wenn sie das Denken selbst als subjektiven Zugriff auf die Welt mittels des Begriffs nicht mehr an der Kohärenz des Begriffs misst, sondern am Recht dessen, was nicht den Begriff aufgibt. Darin besteht der Anspruch negativer Dialektik, sich dem Objekt zuzuwenden und den Vorrang einzuholen, wie es Adorno in der Einleitung der negativen Dialektik formuliert. Dialektik ist das konsequente Bewusstsein von Nicht-Identität. Sie bezieht nicht vorweg einen Standpunkt. Zu ihr treibt den Gedanken seine unvermeidliche Insuffizienz, seine Schuld an dem, was er denkt. So, das ist sicherlich eine Sache, die man wie viele andere Punkte im Vortrag noch diskutieren könnte. Bevor wir jetzt schließen, wollen wir aber auch noch den zweiten Protagonisten des heutigen Abends zu Wort kommen lassen, nämlich Adorno mit einem Stück aus der Erziehung nach Auschwitz. Wäre diese Kälte nicht ein Grundzug der Anthropologie, also der Beschaffenheit der Menschen, wie sie in unserer Gesellschaft tatsächlich sind, wären also nicht die Menschen im Grunde gleichgültig gegen das, was mit allen anderen geschieht, außer dem Paar, mit dem sie eng und womöglich mit Interessen verbunden sind, so wäre Auschwitz nicht möglich gewesen. Die Menschen hätten es dann nicht hingenommen. Die Kälte der gesellschaftlichen Monade, des gesellschaftlich isolierten Konkurrenten, ist als Indifferenz gegen das Schicksal der anderen die Voraussetzung dafür, dass alle zusagen und keiner sich regt. Nun, meine Damen und Herren, bitte verstehen Sie mich nicht. Ich möchte nicht die Liebe predigen, deshalb, weil ich es vergeblich halte, sie zu predigen, und auch, weil keiner das Recht hätte, sie zu predigen, weil jener Mangel an Liebe, ich sagte es schon, der Mangel aller Menschen ist ohne Ausnahme so, wie sie heute existieren. Liebe predigen setzt in denen, an die man sich dabei wendet, bereits eine andere Charakterstruktur voraus, denn die Menschen, die man lieben soll, sind ja selber so, dass sie nicht lieben können und darum keineswegs so liebenswert. Es war einer der großen Impulse des Christentums, dass es die alles durchdringende Kälte gefühlt hat und versucht hat, sie zu verhindern. Aber dieser Versuch, und ich glaube, das muss gesagt sein, ist vergeblich geblieben, weil er nicht an die gesellschaftliche Ordnung rührte, welche die Kälte produziert und reproduziert. Vielleicht ist die Wärme unter den Menschen, nach der alle sich sehnen, außer in kurzen Perioden und ganz kleinen Gruppen, vielleicht auch unter manchen Bildern, bis heute überhaupt noch nicht gewesen. Wer irgendetwas helfen kann gegen diese Kälte als Bedingung des Unheils, dann ist es allein die Einsicht in ihre eigenen Bedingungen und der Versuch, im individuellen Bereich Möglichkeiten zu schaffen, die dem entgegen sind. Man möchte glauben, je weniger in der Kindheit versagt wird, je besser Kinder behandelt werden, umso mehr Chance sei dazu. Aber auch hier ist vor Illusionen zu warnen, nicht nur deshalb, weil Kinder, die gar nicht die Grausamkeit und Härte des Lebens erfahren, dann, wenn sie aus dem Geschützten entlassen werden, erst recht der Barbarei ausgesetzt sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.